Ich kann gar nicht mehr, Herr Stadler. Sie können sehr gut, Sie brauchen mir die Wahrheit sagen. Mir rauscht und kommt, ich habe so Kopfschmerzen seit einem Mittag. Sie können sich vorstellen, ich habe heute noch nichts gegessen. Also es muss ja endlich mal Schluss gemacht werden. Ja, sagen Sie die Wahrheit, Herr Timmerste, ich muss ja so was. Ich habe zu nur gesagt. Ja, das haben Sie nicht gesagt, nicht war die Wahrheit. Herr Fäber, die Frau Grüne sagt, dass Sie heute noch dieses Geld schulden, welches Sie einmal geliehen haben. Zweimal D-Mark 500. Sie sagen, dieses Geld hat Frau Brüne in Raten zurückbezahlt. Sie hatten damals dieses Netzcape als Pfand. Ist nun richtig, dass Sie das Geld schon zurückbekommen haben oder nicht? Ich habe es zurückbekommen, ja. Wurde das mit dem Wagen irgendwie verrechnet? Ach, da war das schon lange tätig. Und Netzcape wieder hat man den Betrag erledigt. Es hat doch wirklich gar keinen Sinn, nicht mehr, wenn es dir immer die Unwahrheit sagt, dann klagen wir Ihnen die anderen Sachen ja auch nicht mehr. Und wenn Sie wirklich unschuldig sind, hat es gar keinen Sinn, nicht mehr, bei der Unwahrheit zu bleiben. Nicht mehr, dann lassen Sie mich schon vergessen, bitte. Ja, wollen Sie hier bleiben, oder? Ich muss ja hier bleiben. Ich sehe doch, wie die Sache weiterläuft. Ich kann mir jetzt nur noch antworten, dass die Sache endlich mal vorne zeige. Denn so geht das ja nicht weiter. Ja, aber nein, Sie sind der erste zuständige Mann, den ich seit Samstag vor 8 Tagen sprechen kann. Ich bin Samstag vor 8 Tagen morgens geholt von einer Vernehmung aus dem Weidmarkt. Ja, das Ganze hätten wir eben schon vor einer Woche machen können, meiner Ansicht nach. Wir sind eine Woche zu spät dran an der ganzen Angelegenheit, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Aber aus diesem Grunde wäre es eben zweckmäßig, die Sache nicht unnötig in der Länge zu ziehen, sondern uns mit nur die Angaben zu machen. Ich ziehe sie doch nicht in der Länge, ich bin ja froh, wenn ich hier raus bin. Und eben nur die Angaben zu machen, die tatsächlich richtig sind und nicht diese Angaben zu machen. Sie widerlegen mir jeden Satz und versuchen uns zu widerlegen und sagen, ich lüge nicht. Ich habe niemals gesagt, dass Sie lügen. Doch, ich habe immer gesagt, dass Sie sagen, das ist nicht wahr. Ist das nicht dasselbe? Nein. Das ist nicht dasselbe. Die Unwahrheit sagen kann man unbewusst. Lügen tut man immer bewusst. Das ist der Unterschied. Nun, also wollen Sie es bezüglich des Bahnhofs nicht mal jetzt noch die Wahrheit sagen, dass Sie die Frau Grün an dem Abend gar nicht reingebracht haben? Ich bin bald wahnsinnig. Wie oft habe ich Ihnen das erklärt? Und wieder fragen Sie danach. Und wieder ist es doch nicht dabei. Ich habe die Frau Grün zum Bahnhof gebracht. Aber nicht an dem Tag doch. Aber da ist sie doch auch nicht weggefahren von mir. Andererseits ist sie doch in Bonn bei ihrer Mutter gewesen. Wie kann ich dann wissen, sie kann sich dann am anderen Tag gefahren haben? Ist doch nicht möglich. Es kann doch nur der Tag gewesen sein. Ja, die Angaben, dass die Frau Brün ist mit dem Zug gar nicht gefahren. Da ist sie dann an der Seite wieder ausgestiegen, das weiß ich schon. Also kommt sie ja noch mit einer Fahrkarte, bemüht schon eine Linienkarte, wenn sie sich fahren will. Das können Sie mir doch nicht erzählen. Ja, wissen Sie das nein, dass sie eine Fahrkarte gekauft hat? Mit einem Fahrkartenkauf stimmt sie auch nicht. Bitte? Mit dem Fahrkartenkauf stimmt es ja auch nicht. Da sagt die Frau Brüne wieder ganz was anderes als Sie. Da haben Sie sich vielleicht zu wenig abgesprochen. Ja. Stimmt alles hin und vorne zusammen. Sie sagen, Sie stellen die Sache anders dar als Frau Brüne. In der Sache kann doch etwas nicht stimmen. Das ist ja so, da bin ich gewesen, ich habe. Wer sagt das? Sie? Ich. Ja, nicht Frau Brüne. Die hat ja sowieso, das sage ich ja schon. Doch, ich glaube, ich bin es. Ich habe ja niemals die Gelegenheit gehabt, ihn zu erschießen. Vernehmung Hans Fairbach, Ende. 16.30 Uhr. Frau Wellershaas, Sie werden es jetzt sehen dann. Mhm. Aber die Frau Wellershaas hat gesagt, dass Sie am Gründonnerstag nicht dort waren in Köln, sondern erst ab Karfreitag, am 15.64 gegen 9.30 Uhr. Wo Sie sich vorher abgehalten haben, das wissen Sie nicht. Das haben Sie aber schon mal gesagt. Ne? Nee, ist das... Da haben Sie es ja nicht geglaubt. Nee, das war vergisst doch nicht. Da muss ich immer selbst sagen. Nein, das ist nämlich nicht möglich. Ja, das sagt sie aber. Ja, bitte. Und wenn die Vernehmung da ist, dann werde ich Ihnen diese Vernehmung mit der Unterschrift von Frau Wellershaas vorlegen. Ja, warum lesen Sie mir jetzt nicht? Ja, weil ich noch nicht habe. Ich habe die telegrafische Voranmeldung. Das ist nämlich ein möglicher Schallstand. Also ich werde es Ihnen zeigen, Schall. Ja, Herr Schall. In den nächsten Tagen eintreffen und wenn die da ist, unterhalten wir uns nochmal. Ist gut, Herr Schall. Einverstanden. Und bis dorthin überlegen Sie sich die Sache nicht wahr, insbesondere... Das ist genau wie das, wie die Herren behaupten, Frau Brüne hätte damals einen Sparkassenbuch Nein, mit Augenzwischen, so bestimmt. Hätte damals das Sparkassenbuch von 15.000 Mark gehabt, als ich ihn zweimal 500 Mark geliehen habe. Nach dem Monat habe ich danach gefragt, war es nicht da. Sämtliche Sparkassenbücher sind da, aber das, wo es noch ankommt, das ist wieder nicht da. Naja, es ist ja an sich gleich wie für Frau Brüne in Geld gehabt, weil Frau Brüne hatte damals Geld. Und zwar hat sie auch Geld von ihrer Mutter insbesondere immer bekommen. Aber die Kosse ist Geld übrig geblieben. Sie wäre also auf dieser Tat noch von Ihnen nicht angewiesen gewesen. Warum sie... Ja, aber wir wissen ja darum, ob sie darauf angewiesen war oder nicht. Sie war nicht angewiesen, aber Teil war... Ja, das würde ich ja gewesen haben. Ja, das sagt sie selber. Das sagt sie selber. Das kann man ja nachrekonstruieren. Also wenn die Vernehmung von der Frau Welles da ist und dann halten wir es nochmal, dann zeige ich Ihnen die Unterschrift der Bundesrepublik kennen, nicht wahr? Gut, also der Ausdruck bei euch ist nicht gerade sehr... Ja, ich bin ja verrückt, also ich kann mich ja gar nicht so ausdrücken, wie Sie das als gewohnt zu der Staatsanwalt. Nun, also wenn Sie mit mir sprechen, dürfte es angemessen sein, wenn Sie sich etwas geziemelt ausdrücken. Ja, wie soll ich das jetzt... Ja, da brauchen wir es nicht da, die Ansicht zu bringen, dass ich... irgendwie mich gekränkt fühle. Sie können sich ruhig mit mir... ja, ich wollte es im Gottes Willen. Also, Herr Stadtrat, alles gut aus. Ich will niemanden kränken. Na, das trifft auch sehr sein, dass ich mehr beleidigt bin. Das ist vielleicht... Also, alles gut. Sie können... Also, eigentlich ist mir jetzt so rausgerutscht. Ich weiß nicht, dass ich nicht ausdrücken sollte. Ich gebe mir schon sämtliche Mühe. Also, ja. So dürfen wir nicht mehr verlangen. Ich bin mal... Ja, nun habe ich da nur noch eine Frage und die könnte vielleicht heute noch... erledigen. Schauen Sie mal den Brief noch einmal an. In diesem Brief ist der Ort, an dem Frau Klo ermordet wird, genannt. Schauen Sie mal noch mal an. Lesen Sie mal genau durch. Ist er genannt drin, ja? Hm? Das ist der Mordort genannt, nicht wahr? Was ist der? Der Mordort der Frau Klo genannt. Nicht wahr? Lesen Sie mal durch. Wo Frau Klo ermordet worden ist. Hier ist Böcke genannt. Ja. Okay, sonst ist kein Ort drin. Feinland und Böcking, sonst ist kein Ort drin. Ja, lesen Sie mal nochmal durch, ob nicht die Örtlichkeit, sagen wir mal, drin ist. Steht. Ja, steht doch sonst ja kein Ort drin. Ja, aber wo soll jetzt hinaus? Lesen Sie mal ab da. Meinen Sie nicht? Ab da, das erste Part kann ich lesen. Zeig ihm alles. Ja, und was ist denn jetzt? Was soll ich denn alles lesen? Die ganze Abschnitte unten? Ja, lesen Sie mal nochmal durch, nicht wahr? Ich weiß es nicht, ob ich gerade. Zeig ihm alles. So heißt es jetzt auch nicht wahr. Wie heißt das? Das ist safe und hier ist nicht. Die haben ja jetzt wieder was vor, also ich mache es. Das stimmt. Ja, Moment, Der steht in dem Augenblick nicht auf dem Weg zur Tür. Sehen Sie, Sie wollen mir da einen Schreck drehen, das mache ich doch. Herr Staatsanwalt, ich möchte in meine Zelle. Ist das jetzt klar und deutlich gesprochen? Ja, wollen Sie mir nicht eine Auskunft noch weitergeben? Wenn Sie mir direkte Fragen stellen, sehen Sie mir direkt. Ich habe direkte Fragen gestellt. Nein, Sie haben gesagt, ich soll lesen. Haben Sie oft genannt, so ich nennen. Habe ich Reinhard und Böcken gelesen. Und sonst ist kein Ort von drin. Eine Örtlichkeit. Na, bleiben Sie noch da. Warum wollen wir das nicht mehr sagen? Wollen Sie der Auskunft? Nein, ich weiß, dass Sie mir einen Strick drehen wollen. Keineswegs. Ich weiß es doch. Ich will niemandem einen Strick drehen. Ich will nur die Wahrheit wissen. Nein, erzähle ich dem Richter. Ich habe Sie oft genug erzählt und ich erzähle Sie zwei Minuten dem Richter. Keinen Menschen mehr. Also Sie wollen dann vor den zuständigen Richter in Weinheim gebracht werden? Dann bitte. Na schön. Also dann werde ich die Akten von der Kammer zurückholen. Hat sich ein Bolsch mit gerechnet? Bitte? Hat sich ein Bolsch mit gerechnet? Ja, dann kommen Sie also im Laufe der Woche mal... Und jetzt ist es doch zugesagt worden. Dann kommen Sie im Laufe der Woche mal nach Weinheim. Ja, ja. Das ist im Laufe der Woche. Das wird immer wieder weiter verschoben. Ja, das kann ich ja nicht. Ich meine, dann muss der Richter seinen Termin festsetzen. Man kann es ja nicht einfach hinbringen. Ich weiß ja nicht, das hat Gott entgeltlich, Herr Staatsanwalt. Ich könnte was mal sagen. Dafür bin ich nicht verantwortlich, für, was die Gefängnisverwaltung in Köln macht. Sie sind auch verantwortlich, mir einen Schreck zu bringen. Keineswegs. Ja, doch. Nein, bleiben Sie mal noch da. Und wenn Sie kein Wort zur Hörung haben, doch der Zweck, bitte. Ja? Ich stelle Ihnen eine ausdrückliche Frage. Wollen Sie von mir die Aussage verweigern und sagen noch etwas oder nicht? Ich habe gesagt, ich möchte mit dem Zettel. Das ist doch klar und deutlich. Das heißt also, mit anderen Worten, unterbrechen und nicht mehr weitermachen. So, also gut, dann gehen Sie rüber, finden Sie ab. Dankeschön.